Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich hatte heute wieder volles Programm. Also, wie gesagt, ich war schon im Gym, ich habe schon Brust gemacht, ich war schon auf Kundentermin, ich habe schon E-Mail-Korrespondenz gemacht, ich habe Haushalt gemacht, ich war einkaufen, ich war mit Kimba zweimal draußen, und schon ist der Tag wieder weg. Es ist unglaublich. Also, ich frage mich manchmal, ob das. Da ist der Bär. Er soll eigentlich. Ich habe ihn jetzt extra mal in den Flur gelegt, damit er mal in Ruhe liegen kann, weil er hat gerade gegessen. Und wenn er gegessen hat und ich ihn anspreche, dann rollt er sich. Und wenn Hunde gegessen haben, sollen die sich nicht rollen. Kimbi, großer Bär, du musst noch ein bisschen warten, ich bin gleich bei dir. Und er soll sich nicht rollen, weil dann kann sich der Magen verdrehen. Weil Kimbi ist jetzt auch schon 7 und das ist zwar eigentlich noch kein Alter, aber ich habe jetzt mit der Tierärztin gesprochen. Also sie sollen sich auf gar keinen Fall rollen, nachdem sie gegessen haben. Und wenn ich ihn anspreche oder ihn hier so streicheln will, dann rollt er sich halt auf den Rücken. Und ja, das soll nicht passieren. Deswegen habe ich ihn jetzt mal auf den Flur gebracht. Dass er sich, also ich hatte gehofft, dass er sich da jetzt hinlegt und einfach mal ein bisschen chillt. Aber jetzt hat er mich reden hören und deswegen hat er gerade nochmal geguckt. Oder wollte auch rein, aber geht jetzt nicht. Ja, also was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Wahrscheinlich wird es euch auch so gehen. Die Zeit fliegt. Also kaum ist morgens, ist schon wieder abends, ist schon wieder morgens, ist schon wieder abends. Kaum ist Montag, ist schon wieder Donnerstag, schon wieder Samstag, schon wieder Dienstag. Also wenn das so weitergeht, bin ich morgen 65. Das kann gerne ein bisschen langsamer gehen, aber es ist verrückt. Also die Zeit fliegt in einer Tour an mir vorbei. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist, warum Frauen Dates oder Verabredungen kurzfristig absagen. Und das ist ein hochinteressantes Thema. Also jeder kennt es wahrscheinlich, wenn man mit einer Frau eine Verabredung hat oder ein Date hat und sie sagt das kurzfristig ab. Also kurz vorher, beispielsweise eine Stunde vorher oder ihr habt abends ein Date und sie sagt es dann am Mittag ab zum Beispiel, habt den Tag danach geplant, habt den Abend danach geplant und sie sagt es ab. So, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie eine Frau, die ein Date mit mir abgesagt hat. Hatte ich noch nie, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dafür war das irgendwie immer für die Weiber viel zu spannend, was ich da irgendwie in Aussicht gestellt habe für die. Ist mir noch nicht passiert, aber mir ist es anders passiert, das erzähle ich auch gleich. Aber vielen Freunden von mir ist das auch passiert, dass sie eine Verabredung haben mit einer Frau, freuen sich drauf, richten den Tag drauf aus und eine Stunde vorher sagt sie ab. Schreibt nur kurz eine WhatsApp, ja, tut mir leid, das klappt heute nicht, lass uns ein andermal nochmal schnacken. Und das hat drei, also für mich da gibt es verschiedene Gründe, warum sie das tut. Ich glaube, es sind drei, die ich als Hauptgründe benennen würde. Das ist einmal, entweder ist es wirklich von ihr ein Shit-Test. Sie möchte gucken, wie reagiert der Mann darauf? Reagiert er gelassen? Schockt es ihn? Reagiert er emotional, genervt? Ist er enttäuscht? Wie reagiert er? Sie will es einfach wissen. Und die zweite Variante kann sein, sie hat einfach, Frauen sind emotionale Wesen. Das heißt, wenn sie sich mit dem Mann verabreden, fühlt sich das vielleicht gut an. Also wenn man jetzt diese Vereinbarung trifft, mit der Frau spricht, wie sieht es aus, wollen wir uns in 3 Tagen dann und dann da und da treffen, dann fühlt sich das für sie in dem Moment gut an und dann sagt sie zu. So, ein Tag später oder 2 Tage später oder am selben Tag fühlt sich das für sie nicht mehr gut an. So, weil sie möglicherweise gedanklich noch an einem anderen Typen hängt oder irgendwelche anderen emotionalen Dinge, die wir Männer gar nicht verstehen müssen, es spielt keine Rolle. Es fühlt sich für sie jetzt anders an. Möglicherweise ist sie mit sich selbst nicht zufrieden an dem Tag oder sie fühlt sich einfach nicht wohl oder so, dann sagt sie das auch ab. Das ist auch eine Variante. Und die dritte Variante, und das ist für mich die maßgeblichste Variante, ist, sie hat einfach nicht genug Respekt vor dem Mann. Und sie respektiert den Mann nicht, seine Zeit nicht, alles, was damit zusammenhängt, nicht. Das ist ihr völlig egal. Und deswegen sagt sie, dass dann das Treffen oder das Date dann ab. Weil ihr, was der, wie der Mann seinen Tag danach ausgerichtet hat, es interessiert sie einfach nicht. Auf die Zeit des Mannes ist für sie egal. Sie sagt das sogar ab, wenn der Mann eine Stunde Anreise hat und sie sagt das sogar eine halbe Stunde vorher ab. Wenn sie sogar weiß, dass der Mann eine halbe Stunde Anreise hat, eine Stunde Anreise hat, sagt sie es trotzdem eine halbe Stunde vorher ab und denkt gar nicht darüber nach, dass der Mann sich fertig gemacht hat, dass er im Auto sitzt, dass er seinen Abend danach ausgerichtet hat. Es ist ihr völlig egal und das ist für mich eines der größten Zeichen von Respektlosigkeit. Und wenn es ein Shit-Test ist, beispielsweise wenn sie mir jetzt schreiben würde, nach meinem Mindset, das ich habe, und ich denke, mein Mindset ist bekannt, ich würde beispielsweise, ich interpretiere überhaupt nichts mehr in diese Treffen mit Frauen rein. Ich date beispielsweise auch keine Frauen mehr im klassischen Sinne, sodass ich jetzt sage, oh komm, lass uns doch ins Kino fahren oder lass uns doch zusammen was essen gehen. Ich brauche dieses Vorgeplänkel nicht mehr, um mit einer Frau zur Sache zu kommen. Das heißt, ich sage der Frau, was ich von ihr will. Wenn ich was von ihr will, dann geht das bei mir nur noch auf diese Art und Weise. Und ich verlange auch, also, oder beziehungsweise ich habe auch nur noch mit Frauen zu tun, die mich maximal respektieren. Und Eine Frau muss mich nicht respektieren, aber dann hat sie mit mir auch nichts zu tun. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich würde jetzt beispielsweise bei allen dreien von mir genannten Punkten, spielt es also überhaupt gar keine Rolle, ob die Frau jetzt mich shit-testen will, wenn sie das Date kurz vorher absagen würde oder das Treffen absagen würde oder sie wollte zu mir kommen, ich habe das geplant, sie will das kurz vorher absagen. Ich würde ihr nicht mehr antworten. Sie hätte sich damit disqualifiziert. Das Thema ist durch. So, weil wenn sie mit mir eine Verabredung hat, beispielsweise irgendein Mädchen will heute Abend um 8:30 zu mir kommen und sie sagt das ab, dann hat sie sich disqualifiziert. Ich würde nicht mal mehr, okay, gar keine Antwort. Ob das nun ein Shit-Test ist, ob das nun von ihr emotionale Unsicherheit ist, ob sie da noch einen anderen Typen hat, für den sie sich doch eher entscheiden will oder was auch immer sie davon abhält. Oder wenn es auch eine Respektlosigkeit meiner Zeit gegenüber ist, dass sie meine Zeit nicht wertschätzt. Also es spielt überhaupt gar keine Rolle, welcher Fall das ist. Die einzige Möglichkeit ist, sie hat einen echten Notfall. Also einen echten, kein erfundenen Notfall, keine Art von Manipulation, was sie uns Männern so erzählen, sondern einen echten Notfall, bei dem sie sagt, okay, das und das ist der Grund, warum ich heute Abend nicht komme. Dann würde ich auch sagen, okay, meine Mutter wurde gerade mit dem Hubschrauber abgeholt, die hat, keine Ahnung, die hat einen Herzinfarkt. Dann würde ich auf jeden Fall, das ist ein Grund, das ist gar keine Frage. Aber einfach nur, oh, mir geht's heute nicht gut oder ich habe mich umentschieden oder lass uns doch lieber oder irgend so ein Gesabbel, würde ich auf gar keinen Fall akzeptieren, dass sich sofort damit disqualifiziert. Ich möchte euch auch mal sagen, also wie gesagt, mir ist das beim Daten noch nie passiert. Ich habe aber gemerkt, wie die Beziehung, die ich geführt habe, wie die Frauen dann im Verlauf der Beziehung mich immer weniger und auch meine Zeit immer weniger respektiert haben. Das ist schon krass, also diese Dynamik, wie sich das Ganze dann verschiebt. Was aber interessant ist, ich möchte euch auch mal abgesehen, also außerhalb dieser Dating-Geschichte, also bei ganz klassischen Verabredungen mit Frauen, möchte ich euch mal zwei Beispiele geben, dass Frauen machen das permanent. Also sie respektieren die Zeit von Männern gar nicht, überhaupt nicht. Ich möchte euch da mal zwei Beispiele geben, die ich wirklich krass finde und die für mich wirklich augenöffnend waren. Und wenn das diese Art von Frauen in diesem Kontext tun, tun sie es bei Männern, die sie nur mal so daten wollen, sowieso. Und deswegen ist bei mir Respekt ein ganz großes Thema. Ich verlange diesen Respekt von den Frauen. Ich verlange ihre Unterwerfung, ich verlange ihren Respekt. Ich bin der dominante Alpha-Part. Das heißt, eine Frau, die sich nicht komplett unter meinen Frame unterwirft, mit der möchte ich gar nichts mehr zu tun haben. Ich habe das verstanden. Ich möchte keine anstrengende Frau mehr an meiner Seite haben oder überhaupt nicht mit überhaupt an meiner Seite. Ist sowieso so ein Thema. Das gibt es eh nicht, aber habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich meine damit, ich möchte auch mit keiner Frau irgendwie auch nur 3 Stunden verbringen in einem Raum beispielsweise, die in irgendeiner Form anstrengend ist, die mich nicht respektiert und sich mir nicht komplett unterwirft. Wenn ich zu einer Frau sage, hol mir mal dies und jenes, dann erwarte ich nur von ihr, los geht's, sofort, ohne zu zögern. Das ist das, was ich von Frauen möchte. Und eine Frau, die das nicht macht, ist für mich sofort disqualifiziert. Da gibt es ja genug Blue-Piller da draußen, die können sich ihre annehmen. Ich möchte damit nichts zu tun haben. So, jetzt möchte ich euch mal kurz erzählen, was für mich in den letzten Jahren so augenöffnend in diesem Thema war und in welchem Kontext mir Frauen abgesagt haben. Also ich hatte einmal eine Freundin, die ich auch schon lange kenne und mit der ich auch gelegentlich mal Geschäfte zusammen mache. Das heißt, sie vermittelt mir mal ein Geschäft und dementsprechend provisioniert man sie dafür. Also es ist wirklich dann auch eine freundschaftliche, ich sag mal weniger Freundschaft, mehr Geschäftsbeziehung. Es war mal mehr Freundschaft, aber von meiner Seite, also es waren Zeiten, zu denen ich das noch nicht richtig verstanden habe, dass sie eigentlich nur auf mich zugreift, wenn sie wirklich einen Nutzen davon hat. Und das ist bis heute so. Und das hat sie auch nie anders getan. Ich konnte das damals als Blue-Piller nur nicht richtig wechseln. Also tatsächlich meldet sie sich nur bei mir, wenn sie etwas von mir will oder wenn ein Geschäft hergestellt werden kann, das auch zu ihrem Vorteil ist. Ansonsten nicht. Und da ist das jetzt so, dass wir ein Geschäft gemeinsam gemacht haben, das sie mir vermittelt hat und da ging es auch um eine Menge Geld, wir haben beide gutes Geld daran verdient, ist auch völlig in Ordnung, aus diesem freundschaftlichen Kontext heraus und dann wollten wir danach uns nochmal treffen und dann hat sie mich zu sich nach Hause eingeladen auf, kommst du rum auf einen Kaffee, wir setzen uns ein bisschen zusammen, schnacken ein bisschen, sie hat ein schönes Haus und ja, Kinderbär, ich bin gleich bei dir, leg dich mal lieber hin. Und dann hat sie, wie gesagt, mich eingeladen und wir hatten einen Termin ausgemacht. Ich sollte zu ihr kommen und ja, ich habe meinen Tagesplan natürlich. Ich wusste, dann und dann fahre ich dahin, 2 Tage später. Und habe natürlich meine Termine dementsprechend gelegt, weil so war ich und habe natürlich mich darauf vorbereitet. Klar, man muss sich fertig machen, man muss alles, seinen Tagesplan mit den Hunden, mit, ihr wisst, wie das ist, so. Jeder hat sein eigenes Leben und wenn da irgendwelche Termine zwischenkommen, muss man sich das natürlich entsprechend zurechtbauen. Und da ich, wie gesagt, ich habe wahnsinnig viel zu tun, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Zeit für gar nichts. Und jede Zeit, die ich mir für etwas nehme, wie für dieses Video hier, die muss ich mir wirklich nehmen. Sonst habe ich sie nicht. Weil Kimba muss jetzt ruhen, wir wollen gleich raus, hier gibt es noch ein bisschen was zu tun, gleich gibt es noch ein Telefonat mit dem Kunden. Also ich muss mir die Zeit wirklich nehmen für alles, was ich mache. Sonst hätte ich sie, wie gesagt, gar nicht. Und auch für diese Verabredung habe ich mir die Zeit genommen. Und naja, alles drumherum aufgebaut und ich habe ungefähr 30 Minuten Anfahrtsweg und ich fahre los und nach 20 Minuten schreibt sie mir eine WhatsApp, ja, tut mir leid, wir müssen, also 10 Minuten bevor ich da sein sollte, wir müssen das nochmal verschieben. Wir müssen unser Treffen nochmal ein andermal machen, das passt jetzt nicht und so. Und ich habe souverän reagiert, ich habe dann auch, ja, okay, ich habe einfach nur, ja, okay, dann bis dann geschrieben oder sowas. Aber innerlich habe ich gekocht. Wie kann die es wagen, meine Zeit und meine... Also ich war wütend, weil ich habe ihr das... Sie weiß nicht, dass ich wütend war, aber ich war wirklich wütend, weil sie auf meine Zeit zugegriffen hat, weil ich rumgefahren bin, weil ich mein alles drumherum um dieses Treffen... Es ging zwar um nichts, aber ich habe halt meine Zeit darum aufgebaut. Und 10 Minuten vorher, sie denkt überhaupt nicht darüber nach. Ich weiß, dass sie nicht darüber nachgedacht hat. Es ist ja auch völlig egal, ob ich da jetzt 2 Stunden an meinem Tag verloren habe, weil ich alles umdisponiert habe für diesen Moment und schon im Auto saß und schon fast da war. Und sie sagt es trotzdem einfach vorher ab. Und das ist nicht mal ein Date, das ist einfach nur eine Frau. So, und da habe ich auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man sowas machen? Habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich habe mich auch auf den Kaffee gefreut damals und ich wollte auch, wie gesagt, dieses Gespräch und ich habe auch gedacht, das ist eine Freundin und war noch recht blue-pilled und habe das auch nicht so richtig. Aber das war auch so ein Moment, wo ich sagte, es ist krass, es ist ihr völlig egal, die Zeit von Männern und was Männer dafür für eine... in Bewegung gesetzt haben, die Planung, die damit zusammenhängt, die Termine, die anders gelegt wurden, der Tagesablauf, das interessiert Frauen überhaupt gar nicht, null. Und jetzt habe ich noch ein zweites Beispiel für euch, das ist wirklich wieder meine liebe Frau Mutter, die hat auch ein Brett hingelegt. Wie gesagt, meine Eltern haben sich ja 96 getrennt, sie hat dann Jahre später nochmal neu geheiratet, in der Ecke von Hamburg, ist sie dann zu ihm gezogen, hat ihre Wohnung aufgegeben, ist dann zu ihm gezogen. Und er ist auch so ein Problemvogel und auch nicht ganz so mental stabil, sage ich mal vorsichtig. Und deswegen haben die beiden sich oft gestritten. Und meine Mutter ist auch, egal wie mental unstabil er ist, meine Mutter ist auch ein Mensch, die ist anstrengend. Also ich möchte jetzt gar nicht ihn irgendwie besonders schlecht machen. Meine Mutter ist auch ein Mensch, mit dem können nur Bluepiller machen, dass sie die ganzen roten Flaggen, die an den Tag legt, ignorieren. Das ist halt die Wahrheit. Also hat sie wieder ihren Bluepiller gefunden, hat den tatsächlich auch nochmal geheiratet und ist zu ihm da in die Gegend von Hamburg gezogen. Und diese Beziehung war auch recht unharmonisch. Meine Mutter ist auch anstrengend, sie sieht auch nichts ein, sie ist störrisch, sie ist... widerspenstig, sie hat all diese Eigenschaften einer modernen Female, muss man wirklich sagen, obwohl sie mir gegenüber viel einsieht, aber anderen Männern gegenüber sieht sie auch gar nichts ein, mir gegenüber sieht sie so viel ein, weil ich hatte es in einem anderen Video mal, ich kann es hier nochmal verlinken, was wir gemeinsam damals für ein Erlebnis hatten, das zieht bis heute nach und deswegen respektiert sie mich auch bis heute, aber andere Männer respektiert sie halt immer noch nicht, weil die können sie ihr logischerweise auch nicht gegen sie nicht behaupten. Das ist ja nicht möglich. Also mir hatte sie damals diese Möglichkeit gegeben und mich wirklich wahnsinnig provoziert, dass ich mich einfach behaupten musste. Wie gesagt, ich verlinke das Video hier nochmal zum Ende von dem Video. Deswegen hat sie bis heute diesen Respekt vor mir. Und jetzt möchte ich euch mal erzählen, was sie da gemacht hat. Das war ungefähr 2000... wann war denn das? 16 oder 17. Ist noch nicht so lange her. 3-4 Jahre her. So alt, wenn man so alt ist wie ich, ist das noch nicht so lange her. Und da klingelte mein Telefon und ich gehe ran, ja, mit ihren Schnack und ich merkte schon, okay, irgendwas liegt in der Luft. Man merkt immer sofort von Frauen, wenn die irgendwas wollen. Also ich kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn meine Mutter mich anruft, merke ich sofort, okay, will die nur einen lockeren Schnack, ob es mir gut geht oder ob die Sonne schön scheint oder möchte sie was? Und ich kenne diese Anrufe sofort, ich merke sofort in ihrer Stimmfarbe, sie möchte was. Okay. Also hat sie mir den Fall geschildert, sie hat sich mit ihrem Mann da gestritten in dem Vorort von Hamburg und jetzt reicht's, sie haben sich viel zu oft gestritten und sie hätte keine Lust mehr darauf und jetzt ein für alle Mal, sie zieht jetzt wieder zurück zu meiner Oma, zu ihrer Mutter nach Hannover, bis sie sich wieder eine neue Wohnung gesucht hat und ob ich sie abholen kann. Und ich als Sohn, klar, natürlich holt man seine Mutter ab in dem Moment. Ich sage, ja Mama, mache ich, wie gesagt, pack deine Sachen zusammen und... gib mir einen Moment Zeit, sage ich, ich fahre hier in einer Stunde los, ich muss noch kurz hier meinen Tagesablauf darauf ausrichten, sage ich, noch kurz dem einen Kunden absagen oder einen Termin verschieben und kurz meine Planung dafür fertig machen, fahre ich in einer Stunde los, dann hole ich dich. So, jetzt kommt der Hammer. Ich steige in mein Auto, fahre los, fahre gerade von der A2 hier bei uns in Hannover ab auf die A7 Höhe Langenhagen Flughafen nach Hamburg. Da geht es ja dann von der A2 geht es ja dann links auf diesen Zubringer, ich weiß nicht, welcher Schnellweg das ist, spielt keine Rolle, geht es auf diesen Zubringer zur A7. Ich fahre gerade auf die A7, klingelt mein Telefon. Ja, sagt sie, mein Sohn, du, es ist alles wieder gut, wir haben uns gerade wieder vertragen, brauchst mich nicht abholen. Ich sag mal, wie blöd hältst du mich eigentlich? Sag ich, was soll denn dieser Schwachsinn, sage ich. Ihr seid ja wie kleine Kinder, habe ich zu ihr gesagt. Sag ich, du greifst hier auf meine Zeit zu, sage ich. Ich bin schon auf der A7, sage ich, um dich abzuholen, weil du mir sagst, du willst abgeholt werden, sage ich. Und jetzt hat sich das erledigt, oder was? Ja, nee, wir haben uns nochmal ausgesprochen, wir versuchen es nochmal. Ja, sag ich, gut. Also ich auch wieder. Ich war wieder wütend. Also ich habe wirklich wieder, ich habe gekocht. Ich dachte, aber an wem will man, kannst du auch an keinem den Druck rauslassen, so, ist nicht möglich. Sag ich, gut, macht ihr, was ihr wollt, lasst mich in Ruhe. So, wieder nach Hause gefahren. Keine zwei Wochen später klingelt wieder mein Telefon, meine Mutter. Ja, jetzt reicht's mir, hol mich ab, ich will nicht mehr. Wir trennen uns. Ich sag ja Mama, sage ich. Es mag ja alles gut und schön sein, sage ich, aber wenn du mich morgen wieder anrufst, sage ich zu ihr, morgen um die gleiche Zeit, in 24 Stunden, und du bist immer noch der Meinung, dass ich dich abholen soll, dann steige ich ins Auto, sage ich, und dann fahre ich los. So. Nee, das kannst du jetzt mal für mich machen, ich meine das ernst, sage ich, ja, das mag alles sein, dass du das ernst meinst, sage ich, aber dann meinst du das ja morgen auch noch ernst, sage ich, und ihr seid jetzt, was weiß ich, wie lange verheiratet, 3-4 Jahre, sage ich, dann geht es jetzt um die nächsten 24 Stunden, werde das wohl schaffen, sage ich. Dann hole ich dich, dann fahre ich morgen los. So, am nächsten Tag rief sie wieder an, sagt, ja, tut mir leid, du brauchst mich nicht abholen. Ich sage, was? Brauch dich nicht abholen? Ja, sagt sie, ja, brauchst du nicht, wir haben uns wieder vertragen, jetzt schaffen wir beides, wir haben uns jetzt ausgesprochen. Ich sage, okay, siehst du, sage ich, also habe ich doch richtig reagiert, sage ich, habe ich doch alles richtig gemacht. Ja, tut mir auch leid, und so, wäre ich jetzt wieder ins Auto gestiegen, wäre ich wieder losgefahren, hätte ich den gleichen Wahnsinn wieder gehabt. Jetzt kommt der dritte Hammer. Nochmal 3-4 Wochen später rief sie mich wieder an. Jetzt trennen wir uns aber wirklich, es reicht. So. Ich sage, ja, das ist alles gut und schön. Ja, bitte hol mich ab. Ich sage, ja, ich habe dir das ja erklärt mit den 24 Stunden, sage ich. Aber da ich ja jetzt noch schlauer geworden bin, sage ich, ich werde auf gar keinen Fall losfahren nach Hamburg und dich da abholen, sage ich. Die einzige Möglichkeit, die du hast, sage ich, ist, du steigst selber bei dir an Ort und Stelle in einen Zug, sage ich, fährst hier zu dem nächstgelegenen Bahnhof bei uns, dann hole ich dich ab vom Bahnhof. Das können wir machen, sage ich. Und andernfalls, und wenn du deine Sachen da abholen willst, bestellen wir ein Umzugsunternehmen, sage ich. Das spielt ja keine Rolle, ob das 200, 300 Euro kostet. Sollen die deinen Plön hier rüberholen und dann ist gut. So. Da ist sie auch tatsächlich gekommen mit dem Zug. Also dieses Mal war es dann ernst. Die haben sich jetzt auch getrennt. Sie wohnt wieder hier bei uns. Damit will ich nur sagen, Frauen, wenn es um ihre eigenen Interessen geht, sie wollen jetzt abgeholt werden, sie wollen jetzt nicht mehr, sie wollen dieses oder jenes, sie wollen was anderes. Es fühlt sich wieder so an, es fühlt sich wieder so an. Das ist ja wie, das geht ja mit dem Wind. Also ihre Meinung ändert sich ja mit dem Wind. Und in dem Moment ist ihnen das, was wir Männer dafür leisten müssen, die Söhne, Männer, Ehemänner, Beziehungspartner, Freunde, ob es nun eine Vollkontaktfreundschaft ist oder einfach nur eine Freundschaftsfreundschaft ist, es spielt überhaupt gar keine Rolle, welche Art von Mann oder beziehungsweise welche Art von Beziehung das ist. Weil es sind ja alles Formen von zwischenmenschlichen Beziehungen. Es spielt für die Frau also überhaupt keine Rolle, welche Art von Beziehung das ist. In dem Moment, wo es um ihre Interessen geht, spielen die Interessen des Mannes keine Rolle mehr. Ob der 3 Stunden, 4 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden, es ist alles völlig egal, wie der Mann seinen Tagesablauf da wie der vor seinen Füßen zusammenbröckelt. Es ist alles völlig egal. Und da bin ich also wirklich wach. Keine Frau greift mehr auf meine Zeit zu. Nichts. Ich trage für eine Frau nichts mehr nach hinten, wie meine Ex-Freundin, kannst du ja mal meinen Sack da tragen, ihren Futtersack mit 40 Kilo, nein, kannst du selber tragen, kannst du mich abholen, kannst du mir mal Umzug helfen, nein. Deswegen die ultimative Superkraft mit Frauen ist nein, nein, nein, immer nur nein, egal was die wollen, nein. Dafür respektieren die den Mann. Also seitdem ich meine Nein-Linie so konsequent mit Frauen fahre, respektieren die mich Also alle Frauen in meinem Umfeld, das geht, der Respekt geht durch die Decke. Ob das meine, ob das irgendwelche Freundinnen sind mit Freundschaft Plus, ob das meine Mutter ist, ob das andere Freundinnen sind, also Freundschaft ohne Plus, Freundschaft Minus. Es ist völlig egal, welche Beziehungsart mit Frauen das ist. Seitdem ich das Nein perfektioniert habe, Nein interessiert mich nicht, habe ich keine Zeit für, geh weiter. Seitdem ich das für mich verinnerlicht habe, respektieren die mich durch die Decke. Weil, oder sie brechen mit mir ab. Das ist auch, das passiert auch. Also ist gar keine Frage, weil die Frauen auch merken, sie können mich nicht manipulieren. Und wenn sie mich nicht manipulieren können, dann wollen sie mit mir auch nichts zu tun haben. Weil die suchen tatsächlich diesen Mann, den sie manipulieren können. Und wieder zurück, wenn eine Frau mit euch die Dates absagt, die Verabredung absagt, die euch die um die Ohren, also die platzen einfach vor eurer Nase weg, dann hat sie keinen Respekt vor eurer Zeit, hat keinen Respekt vor diesen ganzen Geschichten. Und wenn eine Frau vor mir keinen Respekt hat, dann muss sie auf mich verzichten. Sie wird nie wieder in irgendeiner Form das Wort an mich richten können. Es interessiert mich nicht. Es ist einfach vorbei. Ich erwarte von einer Frau unterwürfiges Zuarbeiten. Ich erwarte ihren Respekt in allen Belangen. Es muss einer Frau nicht um sich gehen. Ich bin die Nummer. An erster Stelle komme ich, an zweiter Stelle komme ich, an dritter Stelle komme wieder ich. An vierter, fünfter, sechster Stelle kommt vielleicht lange gar nichts und an siebter Stelle komme wieder ich. Und das erwarte ich von Frauen, wenn sie überhaupt mit mir kurzzeitig irgendwie interagieren wollen. Weil, dass ich eine Frau hier bei mir reinlasse und die darf sich in meinem Schlafzimmer für mich aufklappen, und das sage ich bewusst so, sie darf das für mich tun, dafür will ich nicht irgendeine widerspenstige Ziege hier haben, sondern wirklich nettes, liebes, submissives Mädchen. Frau. Volljährig muss sie sein. Das möchte ich da haben. Nicht so eine anstrengende Fee-Fail. Damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Weg damit. Nein, habe ich keine Zeit für. Geh weiter. So. Ja, was ich damit sagen möchte ist, die Frau am Ende des Tages ganz gleich, warum, ob sie euch nun Shit testet, wenn sie euch das absagt, ob sie eure Zeit nicht respektiert oder ob sie sich gerade anders fühlt, weil sie noch einen anderen Typen hat oder sie unentschlossen ist oder sie nicht weiß, warum und wieso sie überhaupt irgendwas will, weil Emotionen sind wirklich wie Wind. Der kommt mal von da und mal von da. Gleich fühlt es sich so an und gleich fühlt es sich wieder ganz anders an. Wie gesagt, wenn eine Frau eure Zeit nicht respektiert, dann müsst ihr euch selber so wichtig sein. Und das habe ich für mich verstanden. Ich bin meine persönliche Nummer eins. Ich bin natürlich nicht, ich bin nicht wichtiger als andere. Ich bin einer von vielen am Ende des Tages. Aber für mich persönlich bin ich die absolute Nummer eins. Es geht um meine Zeit, es geht um meinen Frieden, es geht um meine Planung, es geht um meine Abläufe, es geht um meine Erholung, es geht um alles, was mich ausmacht. Und eine Frau, die in dieses Paradies Unfrieden reinbringt, ist sofort raus, sofort disqualifiziert. Da gibt es keinen zweiten Versuch, da gibt es keine Wiedergutmachung für gar nichts, sie ist raus. So handhabe ich das. Also nur mal so, ich denke, meine Message ist klar. Wie ihr damit umgeht, steht euch natürlich frei. Ich wollte euch nur mal zu verstehen geben, was mir da alles so passiert ist und wie ich zu diesem Mindset gekommen bin. Ich bin nicht mehr der Trottel, der im Auto sitzt, um sich mit irgendeiner Frau irgendwo zu treffen. Absolut gar nicht. Die kann in ihr Auto steigen, die kann mich abholen, wenn sie das möchte. Und ich rechne auch damit dann, dass sie nicht kommt. Das ist mir auch völlig egal. Ich mache mich auch nicht mehr besonders fertig für Frauen. Gar nichts mehr. Diese Zeiten sind alle vorbei. Ich mache mir das, den Bart bringe ich mir nicht mehr in Form als früher. Früher hätte ich mich noch schön hier die Kanten sauber ausrasiert und so weiter für die Frauen. Das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Das ist völlig unwichtig. Entweder die kommt oder die kommt nicht. Und die kommen. Darum geht's. Also wenn ihr mit diesem Mindset durch die Welt geht, dann funktioniert das. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf eure Daumen hoch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst mir ein Abo da und wir hören uns morgen. Tschüss.